Ihr befindet euch in allmählicher Zerbündelung bei Radio Blau. You are in gradual crumbling in Radio Blue. Ja, wunderschöner Jingle. Schönen guten Abend. Ihr hört allmähliche Zerkrümelung, eine Sendung, die sich heute mit verschiedenen neuen Tonträgern aus dem Bereich des experimentellen Pop bis hin zu regelrecht krachiger Musik beschäftigen wird. Wieso tue ich mir das an? Ich mag ihn wirklich, diesen Krach. Meine erste Krachphase hatte ich mit ca. 18 Jahren, als ich die einstürzenden Neubauten für mich entdeckt habe. Das war so ca. 1988. Die Platte 5 auf der nach oben offenen Richterskala war das. Die war für Neubautenverhältnisse aber schon eigentlich gar nicht mehr so krachig. Sie enthält ja auch ein paar echt schöne, ruhige Lieder, wie zum Beispiel das wunderbare Morning Dew. Die Neubauten verkörperten für mich das Berlin der 80er Jahre, das ich aber nur von irgendwelchen Klassenfahrten gekannt habe. Und gerade darum wahrscheinlich für mich als Dorfbewohner war es so faszinierend. Es erschien mir ziemlich surreal. Ich konnte mir sehr gut Plixer Bargeld vorstellen, wie er da in einem Kino im Taucheranzug rumsitzt. Ebenfalls in den 80er Jahren in Berlin hat sich die Band Mutter gegründet, genauer gesagt 1986. Ihr erstes Konzert hatten sie dann 1987 am Rande der Documenta bei einem Super 8-Abend. Die Band um den außergewöhnlichen Sänger Max Müller hat sich mehr oder weniger aus der Vorgängerband Camping Sex herausgebildet, von denen ich euch dann auch was vorspielen werde. Und von Mutter ist soeben eine neue Platte herausgekommen, nämlich die Platte Traum vom Anderssein. Mutter und Camping Sex könnte man in ihrer Frühphase mehr oder weniger als krachigen, feedback-lastigen Rock bezeichnen oder wie sie selbst damals in der Info auf ihrer Kassette geschrieben haben, Rock mit deutschen Texten. Eine Besonderheit waren von Anfang an die düsteren Texte und der lautmalerische Gesang von Max Müller. Als Beispiel für die Frühphase hört ihr jetzt erstmal ein Lied von der ersten und einzigen Veröffentlichung von Camping Sex, nämlich das Lied Und sie alle, genau. Das ist von der Platte 1914 und eine Lieblingsplatte von Thurston Moore von Sonic Youth, wie man hört. Ja, wie gesagt, aus der Frühphase, als Mutter noch nicht existierte. We'll be right back. hört. Thank you. Ja, Mutter 1986 im Tempotrom in Berlin. Ja, wie gesagt, das war die Frühphase, die äußerste Frühphase dieser Band. Damals gab es nur eine Kassette. Das Schallplattendebüt von Mutter trug dann den schönen Titel »Ich schäme mich, Gedanken zu haben, die andere Menschen in ihrer Würde verletzen« und erschien 1990 auf dem Label des Bruders von Max Müller. Dieser Bruder, Wolfgang Müller, ist mit seiner Band Die Tödliche Doris ebenfalls ein nicht ganz unwesentlicher Bestandteil der experimentellen Abarten von Punk in Berlin. Ungemein wichtig für das Verständnis der Band Mutter ist ein Blick auf ihren bizarren Humor. Wer sonst würde eine Platte Hauptsache Musik nennen und die Kracherwartungen der geneigten Zuhörenden mit einem Schlager wie »Die Erde ist der schönste Platz im All« unterlaufen. Mutter hat dann bis 2001 7 Schallplatten aufgenommen und geriet dann ein bisschen ins Stocken, da einzelne Bandmitglieder aufhörten. 2010 wurde dann mit der Schallplatte mit dem ebenfalls sehr schönen Titel »Trinken, Singen, Schießen« wieder weitergemacht und seit 2010 sind nochmal nunmehr 3 Platten erschienen mit der neuesten, soeben erschienen »Traum vom Anderssein«. Und ja, jetzt, aber ihr seht, ich nehme den langsamen Weg und spiele jetzt nochmal was Altes, nämlich »Die Erde ist der schönste Platz im All« von der Hauptsache Musik ist das. Plötzlich wird alles klar und Mann, endlich sind für dich erkennen, dass der da oben besser will, als zu sagen, ich möchte gar nicht tauschen. Das Lied Wohlstandspsychiatrie. Oh je, ich rede einfach drüber, über das Outro. Ja, also das ist von der Trinken, Singen, Schießen und auf der neuen Platte Der Traum vom Anderssein setzt sich Mutter mal wieder mit den Nöten unserer scheinbar individualistischen Gegenwart auseinander. Vielleicht muss man dazu sagen, dass sich Mutter schon immer gern mit dem Anderssein, mit der Abweichung von der Norm und aber auch der festen, unverrückbaren Verankerung des Abseitigen im Normalen beschäftigt hat. In den 80er Jahren hat sich das zum Beispiel in der Teilnahme der halben Band oder der gefühlten halben Band, ich habe es nicht genau recherchiert, an den Horrorfilmen von Jörg Butgereit ausgedrückt. Und der Blick von Mutter auf die Gesellschaft ist vielleicht auch eine Art der Betrachtung, wie sie in Horrorfilmen üblich ist. Nur, dass Mutter im Laufe ihrer Karriere eigentlich parallel zu einer unironischen Betrachtung des Normalen in ihren Texten auch musikalisch zu einer sehr guten Imitation von normaler Musik hingefunden haben. Auf der neuen Platte Traum vom Anderssein befinden sich nun teilweise zarte Anklänge an den Krach in altgewohnter Manier, teilweise aber auch unironisches Liedgut, das sozusagen der Andersartigkeit des Individuums in der individualisierten Gesellschaft der Gegenwart mit den Mitteln der Kulturindustrie zu Leibe rückt, wie zum Beispiel in dem Lied Fremd, das ich jetzt von der neuen Platte spielen werde. das erst nach 4 Minuten so ein bisschen aus dem Ruder läuft, aber hört selbst. Dass kein Mensch weiß, wo es war. Ja, das war das Lied Fremd von der neuen Mutter-Platte. Und Mutter werden auch auf Tour sein mit ihrer neuen Platte. Und zwar am 28. April des Jahres werden sie im Nachtasyl in Hamburg spielen, am 29. April in Berlin im Festsaal Kreuzberg. Und dann folgen noch ein paar weitere Termine in Ludwigshafen, München. Und vielleicht ein Termin in der Nähe wäre noch am 23. Juni dann in Erfurt im Museumskeller. Und jetzt spiele ich noch ein Lied, nämlich Glorie von der neuen Platte von Mutter. Nun, wo man meint, genau zu wissen, was er will und glaubt, ausspricht, was man immer schon gedacht hat, wie alles funktioniert, tot kann man abgeschlossen mit allem und mit jedem. Zufriedenheit legt sich mit dem Lebensabschnitt, der noch kommt, voll. Was soll denn jetzt noch passieren? Gesehen hat man allein. Das Schade, das Tolle, Raffin kann man sich nicht, dass das alles gewesen sein soll. Endlich sieht man, weil man dachte, dass es das niemals kommt. Alles wegweg, was es vorher an Mittelmäßigkeit gab. In der Zeit, in der Mode war es doch zu wenig geschehen, nicht genug. Ja, das war die kleine Mutter-Abteilung in dieser Sendung zu Ehren der Berliner Band Mutter. Eigentlich möchte ich ja nicht so sehr retro sein. Ich möchte in der Gegenwart leben und mich nicht immer auf die Vergangenheit beziehen müssen. Die Band Mutter bringt mich zurück in die Gegenwart und zwar zurück zum vergangenen Mittwoch, also in die jüngste Vergangenheit. Da habe ich nämlich die italienische Band Trirma gesehen, die zur Hälfte aus Sizilien kommt und zur anderen Hälfte aus dem süditalienischen Bari. Die Band besteht aus zwei Personen, Schlagzeug und ein seltsamer, selbstgebauter elektronischer Kasten, der ungefähr so wie mein alter C64 klingt, also alle grundsätzlichen Wellenformen elektronischer Musik voll und ganz beherrscht. Und das klingt so, das spiele ich euch jetzt mal vor, mit dem Lied Untitled 7. We'll be right back. Ja, das war genau, das war Trima mit ihrer neuen Veröffentlichung und das Lied hieß Untitled 7. Und ja, weiter geht's mit den Bands dieser beiden Musiker von Trima. Die spielen nämlich in den sehr tollen Bands Confraternita della Purgatorio und Les Spritz. Und ja, wieso sollte ich jetzt nicht auch noch was von denen spielen? Hört man da nicht vielleicht sogar die unendliche Ruhe und Verlassenheit Süditaliens und Siziliens raus? Nein, naja gut, ihr werdet das jetzt selber hören. Confraternita del Purgatorio mit dem Lied Rip Lemmy. We'll be right back. Ja, Les Pritz mit dem Lied Joao, genau. Wo bin ich? Wir bleiben in Italien. Auch die Band Ovo aus Roma hat uns dieses Jahr schon in Leipzig besucht. Mitgebracht hatten sie zu dem Zeitpunkt ihre neue Platte Creatura, die ich mir da auch als Kassette gekauft habe. Falls ihr die Band Ovo besser verstehen möchtet, empfehle ich, das Video zu dem Lied Satanam anzugucken, was man im Internet, bei YouTube oder auch auf der Seite der Band angucken kann. Das ist von der neuen Platte und widmet sich liebevoll dem klassischen Motiv des Untoten in der Musik und Popkultur. Es sind echte Freaks, die ungemein gut Rollschuh fahren können, die man darin sieht. Vermutlich gute Musik für eine Rollschuh-Disco. Ja, jetzt hört ihr von Ovo, von, wie gesagt, der neuen Platte Kreatur, das Lied March of the Freaks. Oh, ja, das ist schon zu Ende. Ja, wir spielen, machen weiter mit in Italien. Und das ist eine gute Gelegenheit, noch was Italienisches zu spielen, nämlich von der Band Contro Potere. Die brachten nämlich ca. 1988 die nun folgende Musik hervor. Von der Platte Nessuna Speranza, Nessuna Paura, das ebenfalls von Dämonen bevölkerte Lied Demoni e Dei. Apropos Terra aus den späten 80er Jahren mit dem Lied Demoni e Dei, 1988 genau gesagt, und das, was sich darin so ausdrückt in dieser liebevollen Betrachtung des Untoten bei Contropoterra, aber mehr noch vielleicht bei Ovo, die ich vorher gespielt habe, das hat mich in letzter Zeit auch in den Büchern verfolgt, die ich gelesen habe. Etwas vor der Buchmesse habe ich nämlich angefangen, mir ein paar der Bücher der Frühjahrssaison zukommen zu lassen. Das waren erstmal ein paar Bücher, die für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse nominiert waren und darum meine Aufmerksamkeit erregt hatten. Da wären zum Beispiel die Romane Der Scheik von Aachen von Brigitte Kronauer und Sie kam aus Mariupol von Natascha Wodin, die waren da beide nominiert worden. In Sie kam aus Mariupol nähert sich Natascha Wodin ganz unspektakulär autobiografisch über eine Internetsuchmaschine der Vergangenheit. Und daraus ergibt sich dann eine Spurensuche in Form, wo bin ich, eines erzählten E-Mail-Briefwechsels. Natascha Wodin hat ihre Mutter schon im Alter von 12 Jahren verloren durch Selbstmord. Sie ist in einem kleinen Fluss bei Nürnberg ertrunken, nämlich die Herkunft ihrer Mutter ist für Natascha Wodin für immer im Dunkeln geblieben. Da es keine weiteren Angehörigen gab und die Dokumente, die Aufschluss hätten geben können, nicht mehr existierten. Im Internet lernt sie bei der Suche nach den Ursprüngen ihrer Familie den an Familiengeschichte und Genealogie interessierten Konstantin aus der Ukraine bzw. aus Russland kennen, der ihr von da an bei der Suche hilft. Auf wundersame Weise findet sie immer mehr Spuren von den Eltern ihrer Mutter und auch von deren Geschwistern und Nachkommen. Sprachlich ist das sehr nüchtern, aber auch mit behutsamen, schönen Bildern erzählt. Manchmal erinnert die Kargheit des Erzählten ein bisschen an den Meuselwitzer Leipziger und auch Berliner Schriftsteller Wolfgang Hilbig, mit dem Natascha Wodin nämlich 8 Jahre verheiratet war. Aus dem ukrainischen Mariupol am nordöstlichen Ufer des Asowschen Meeres, das ans Schwarze Meer angrenzt, wurde die Mutter von den deutschen Besatzern 1944 nach Leipzig verschleppt. Dort musste sie in einem Zwangsarbeiterlager der ATG, der Allgemeinen Transportgesellschaft in der Schönauer Straße in Leipzig, arbeiten. Ein Teil des verbrecherischen und kriegswirtschaftlich ja ziemlich wichtigen Flick-Konzerns. Aber nach dem Krieg konnte die Familie auch nicht mehr zurück in die stalinistische Sowjetunion, da ukrainische Zwangsarbeiter oft der Kollaboration mit den Nazis verdächtigt wurden. Besonders die Abgründe der familiären Bindungen erinnern mich an Wolfgang Hilbig. Mehr als einmal verzweifelt die Ich-Erzählerin an der zutiefst widersprüchlichen Einbindung ihrer Familie in die tragischen Geschehnisse in der Ukraine im Zuge des Bürgerkriegs nach der Oktoberrevolution und den stalinistischen Säuberungen in den 30er Jahren. Da hinein mischen sich dann noch persönliche Schuldgefühle der Erzählerin, sich den Tod der schwierigen und psychisch kranken Mutter selbst gewünscht zu haben. Sie ist erfüllt von Wut auf die Geschichte, die ihre Mutter zum Überleben verurteilt hat, und geplagt von Zweifeln am Sinn dieser Geschichte. Aber die Ich-Erzählerin gibt nicht auf und kann aus den verschiedenen Puzzleteilen die tragische Geschichte ihrer Mutter und auch die ihrer Schwester Lydia, die als linke Abweichlerin in stalinistischen Straflagern landete, neu zusammenfügen. Das ist auf jeden Fall ein sehr berührender Roman, der den Leipziger Buchpreis dann auch zu Recht, glaube ich, gewonnen hat. In beiden Büchern, dem zuerst erwähnten Scheik von Aachen von Brigitte Kronauer und auch in dem Buch von Natascha Wodin, geht es um die Vergangenheit, um den Verlust von wichtigen Bezugspersonen und um den Umgang mit solchen Verlusten. Und um sowas zu verarbeiten, wird man es sich irgendwie erklären müssen. Und das hat vielleicht etwas Erfinderisches an sich, das uns wieder zu den Daseinsgründen für moderne erzählerische Traditionen führt. Der Scheik von Aachen entführt uns ebenso wie der Roman von Natascha Wodin erstmal in die Abgründe der Erinnerung. Irritierend so zu Beginn, ein bisschen der verschnörkelte Stil, der sich aber in der Handlung durch einen Rückbezug auf ein Märchen von Wilhelm Hauff erklärt, nämlich Hauffs Märchen Der Scheich von Alessandria. Das legitimiert und aber auch natürlich ist es auch ein bisschen der typische Tonfall, den man schon aus den vergangenen Romanen von Brigitte Kronauer kennt. Die Hauptfigur ist in diesem Roman die etwa 40-jährige Anita, die der Liebe wegen in ihre Heimatstadt Aachen zurückzieht und wo sie dann alte Kontakte anknüpft zu ihrer Tante Emmy. Emmy hat ihren Sohn Wolfgang durch einen Unfall verloren, als Anita noch ein Kind war. Die Besuche Anitas ziehen uns in sehr recht kurzweilige und ein bisschen auch lakonische Erzählungen durch Tausend und einen Nachmittag in der Nähe von Aachen. Brigitte Kronauer ist allerdings nicht nur eine Meisterin der Abschweifung, sondern auch eine genaue Beobachterin des deutschen Provinzlebens. Und über ihre alternden Romanfiguren führt uns die Romanhandlung auch zu einem Nachdenken über den Umgang mit Verlusten und darüber, wie wir Verluste verarbeiten oder anders ausgedrückt, wie gehen wir mit der Abwesenheit der von uns geliebten Menschen um. In dem Roman Der Schalk von Aachen von Brigitte Kronauer kommt die Erzählerin auch auf den alten Mythos um Orpheus zurück, der seine Geliebte in der Unterwelt sucht. In ihrer Version kehrt Eurydike aber freiwillig in die Unterwelt zurück, nicht weil sich Orpheus umdreht. Darin enthalten ist natürlich ein bisschen auch das Motiv der freiwilligen Abwesenheit von Menschen. Der Druck, der aus den familiären Bindungen hervorgeht, kann ja auch belastend sein und so belastend, dass man sich lieber in die Einsamkeit der Unterwelt flüchtet. So könnte man es interpretieren in diesem Teil des Romans Der Schalk von Aachen, wo die Protagonistin das nacherzählt. Damit wären wir auch wieder bei der italienischen Band Ovo und dem Video zu ihrem Lied Satanam. Dieses Motiv hat mich bis jetzt weiterverfolgt. Nach der Buchmesse habe ich dann noch weitere Bücher gelesen, zum Beispiel den Roman Herr Lublins Laden von Samuel Agnon, den ich zum zweiten Mal gelesen habe. Der spielt ja in Leipzig. Und in dem bin ich ebenfalls wieder auf ganz verschiedene Formen von Abwesenheit gestoßen. In dem Roman vertritt der junge Erzähler, den man vielleicht ein bisschen auch mit dem historischen Samuel Agnon, also dem Autor, vergleichen kann, Herr Lublin, das ist ein Versandhändler von Haushaltsbedarf in einem sehr ruhigen und ohne jeglichen Kundenverkehr funktionierenden Laden im Leipzig des Jahres 1915, also im Ersten Weltkrieg. Der Erzähler denkt an die Abwesenden und selbst dabei so ein bisschen abwesend. Er erlebt eine quasi nach innen gewendete Odyssee. Geschrieben hat Agnon den Roman in den 60er Jahren in Israel, zu einer Zeit, als er auch den Nobelpreis für einen anderen Roman, den er schon in den 50er Jahren geschrieben hatte, nämlich Wie ein Gast zur Nacht, bekommen hat. Den Nobelpreis hat er damals zusammen, ich glaube 1966, zusammen mit Nelly Sachs bekommen, einer auch bekannten Lyrikerin. Eine ähnliche Abwesenheit findet sich eigentlich auch in den Gedichten von Wolfgang Hilbig, der ebenfalls zum Teil in Leipzig angesiedelt sind und die Abwesenheit schon im Titel des ersten veröffentlichten Gedichtbandes von Hilbig tragen. Wenn man die beiden Bücher, also das von Agnon, Herr Lublins Laden und die Gedichte von Wolfgang Hilbig, ganz kurz hintereinander liest, wie ich das getan habe, dann vermischt sich das Nachdenken über die Bücher ziemlich mit dem Nachdenken über die in ihnen enthaltene Abwesenheit, die wie gesagt auch im gesamten Werk von Samuel Agnon eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielt. Das sind auf jeden Fall alles sehr empfehlenswerte Bücher. Und jetzt noch eine weitere Verknüpfung. Sehr schön ist das Hörspiel Orphée Mécanique von Felix Kubin, der letztes Jahr übrigens auch in Halle zu dem dortigen Radio Revolten Festival anwesend war. In dem, da nimmt uns Felix Kubin mit in die Unterwelt. Das ist erschienen bereits 2012 bei Intermedium Records oder auch auszuleihen in der Stadtbibliothek am Leuschnerplatz, wie ich es jetzt getan habe. Daraus hört ihr jetzt auch ein Lied, nämlich Aus leeren Hülsen schießen. Spürst du, wie die Zeit dein Rückgrat bricht? Die Meister der Vergangenheit verteilen ihr Gewicht. Spürst du, wie die Zeit dein Rückgrat bricht? Die Meister der Vergangenheit verteilen ihr Gewicht. Du führst die Welt nur, weil sich die Erde erwärmt. Doch der Kopf ist noch weit genug vom Boden entfernt. In den Zahnzwischenräumen fault dein Gewissen. Die Zunge hast du dir doch längst abgebissen. Der Stadt. Das liegt daran, dass keiner was zu sagen hat. Worte geben dir wie Zigaretten unterm Schuh. Irgendwas ist immer und du kommst nicht zur Ruhe. Spürst du, wie die Zeit dein Rückgrat bricht? Die Meister der Vergangenheit verteilen ihr Gewicht. Spürst du, wie die Zeit dein Rückgrat bricht? Die Meister der Vergangenheit verteilen ihr Gewicht. Ich schau dir ein paar Falten, eingebürgert lässt sich nicht so leicht verwalten. Lass uns doch mal ein bisschen Blut vergießen und nicht immer nur aus leeren Hülsen schießen. Füll nach, füll nach, füll nach. Ja, Felix Kubin befindet sich da in der Unterwelt und die Unterwelt applaudiert ihm. Aber wir huschen jetzt weiter, ganz unauffällig, nach Frankreich. Zu Besuch in Leipzig waren vor ein paar Jahren Satenay, oder ich weiß nicht, wie sie sich aussprechen, Satenay aus Lyon. Die sind von der Noise bis Surfband Ned hervorgegangen. Und Ned haben sich mit ihrem äußerst surrealen Bühnenauftritten sehr schnell damals in meinem Herzen einen Platz erobert. Das war mit so die erste Band aus diesem französischen Kosmos seltsamer Musik, die in Leipzig in den späten 90er Jahren relativ häufig im Zorro zu sehen war. Satenay wiederum vermischen orientalische Klänge jetzt im Gegensatz zu Ned, die mit dem unkonventionellen Ansatz von Ned das so ein bisschen verknüpfen. Das ist ein Projekt von Nico Poisson von Ned eben und François Véraud. Und vor kurzem, im März 2017, nämlich ist ihre neue Platte Lost a Home rausgekommen auf dem Label SK Records. Wie gesagt, das ist das Label von Ned auch aus Lyon. Und ja, von Satenay hört ihr jetzt das Lied Manövre. Ja, das von Saturné mit dem Lied Domicilio del Vinti, wie gesagt auf SK Records aus Lyon. Das derzeit aufregendste für mich und beste Label im Bereich von krachiger Musik und unkonventionellem Synthie-Punk ist wohl aus Paris das Label Émoncule, c'est du tofu. Unglaublich, was da eigentlich immer wieder so an Mengen herausgebracht wird. Ich habe mal die letzten Veröffentlichungen allein aus dem März und Februar 2017 durchgehört. Das Label wird von Pascal betrieben. Früher war der auch tätig bei den Louis Michels und vielleicht auch auf jeden Fall auch bei den in Leipzig bekannteren La Fraction. Am Bass hat er da gespielt. Und jetzt ist ja das Einmann-Projekt Bissoin Dead, die auch gerade wieder auf Tour sind, allerdings in Frankreich und nicht hier. Zuletzt hat er zum Beispiel die Band Trotsky Nautique herausgebracht. Deren CD heißt Step by Step und ist im März 2017 erschienen. Und ja, das hört ihr jetzt, das Lied I pas de Reset. Und dann noch Je ne veux pas mourir und dann noch was von den Strator Castors. Faire une belle chanson. la la la la la la la la la. Fuck my throat. Portabel, genau. So, das letzte Lied war nicht von Trotzki No Tick, sondern wie gesagt von den Stratocasters, die auch vor kurzem in Leipzig waren, nämlich im Akko in der Nähe der Karl-Heine-Straße haben die da gespielt, soweit ich mich nicht irre. Ja, wie gesagt, das war das Lied Portabel. Sie haben auch auf Moncul C'est du Tofu eine Kassette veröffentlicht, nämlich Autre Regard. Von der hört ihr jetzt, weil es so schön war, noch ein Lied, nämlich Boulangerie Kebab. La prochaine chanson s'appelle Des boulangeries kebab. Elle parle des boulangeries kebab. Boulangerie kebab. Malformation commerciale. Boulangerie kebab. Malformation commerciale. Je suis arrivé dans une boulangerie un peu spéciale. Il y avait des produits de boulanger, mais avec une philosophie kebab. Quand j'ai commandé un croissant, on m'a demandé salade, tomate, oignon. Et puis on m'a proposé un menu boisson. C'est pas bon. Boulangerie kebab. Malformation commerciale. Boulangerie kebab. C'est bizarre, trop bizarre. Et puis quand j'ai pris le pain au chocolat, on m'a demandé si je voulais un supplément fromage. Un supplément cordon bleu. Oh. Et j'ai pris à emporter. Mais j'aurais pas dû. J'aurais dû manger sur place et lui redonner. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Oh boy. Boulangerie Kebab, Bäckerei Kebab von den Stratocasters aus Paris sind die. Weiter geht's mit im Text mit jungen Leuten aus San Francisco und einem von den Stratocasters, nämlich mit der Band Try Erase. Die haben womöglich die frühen Residenz oder Tuxedo Moon beim Frühstück aus Versehen verschluckt. Try Erase sind nämlich auch auf Mon Cul, c'est du Tofu. Und jetzt hört ihr sie mit den Liedern Headache und Human Race. Oh, halt, ja, das waren jetzt, wie gesagt, Try Erase mit ihrer Veröffentlichung Fatal Glitch, auch auf dem Moncule C'est du Tofu Label. Und da machen wir auch nochmal weiter. Paris scheint unerschöpflich zu sein in seiner Hervorbringung neuer, seltsamer Bands, nämlich die Band Sida, über die konnte ich nicht so viel rausfinden. Sie kommen aus den östlichen Vororten von Paris und existieren schon seit 2009. Und ihr hört das ebenfalls schön düstere Lied Tu es mort, du bist tot. Das war der kleine Abstecher zu dem Label Moncule, c'est du Tofu. Mehr dazu unter moncule.org. Eine letzte neue Platte möchte ich noch vorstellen, die uns diesmal nach Österreich führt. Da lebt nämlich Maja Osojnik, die vor einiger Zeit schon zusammen mit den Leuten von Bulbul etwas herausgebracht hat unter dem Namen Broken Heart Collector. Jetzt hat sie auf Rock is Hell unter anderem noch die Platte Let It Crow herausgebracht und hören tut ihr nun erstmal was von, ja, wie gesagt, dieser neuen Platte, Let It Grow, und dann noch was weiteres. Was wollte ich denn hier spielen? Authority, genau, das Lied Authority. Ja, das war das Lied Authority von Maya Ussoinik, wie gesagt von ihrer neuen Platte Let Them Crow. Und ja, mehr darüber hören oder die Platte hören könnt ihr auf dem unter der Internetadresse mo.klingt.org oder unter letsam.bandcamp.com. Und jetzt machen wir einen kleinen Exkurs weg von Österreich, nochmal in eine schöne, recht hübsche Stadt am Ärmelkanal, zumindest habe ich sie so in Erinnerung, nach Brighton. Da kann man schön am Strand rumlungern, Lagerfeuer machen und scheinbar aber auch in irgendwelchen Gärten oder zumindest Gartenmärkten rumhängen. Die Band Garden Center aus Brighton legt diesen Gedanken zumindest nahe. Das sind Leute von den Bands King of Cats, Joanna Cruzum, Towel und Kill Her. Und ja, wie gesagt, Garden Center, von denen hört ihr jetzt ein paar Lieder, hoffe ich, nämlich zuerst das Lied Riding. We'll be right back. Ja, da brummt es noch ein bisschen vor sich hin. Das Lied UK's Most Boring mit der Aussage über den Mensch, der 10 Gläser Leitungswasser täglich trinkt. Und von Garden Center aus Brighton, wie gesagt, hört ihr jetzt noch ein letztes Lied, nämlich Junk Beach. Ja, das waren, wie gesagt, Garden Center aus Brighton mit ihren schönen Liedern. Mehr von ihnen könnt ihr hören auf ihrer Bandcamp-Seite gardencenter.bandcamp.com. Und aus dieser Sendung bei Radio Plau namens Allmähliche Zerkrümelung muss ich mich jetzt auch verabschieden, denn Apollo wartet schon. Und ihr verabschieden tue ich mich mit einem Lied von der Band Mutter, die ich heute vorgestellt hatte. Ihre neue Platte, Der Traum vom Anderssein. Und ihr hört nochmal das titelgebende Lied, Der Traum vom Anderssein. Langsam knapp. Die Angst, die dir im Nacken sitzt, bedrohlich und sehr real. Verdrängung heißt das Gegenteil, wer schon so lange wird. Das große Rätsel der Menschheit ist, warum es sie noch gibt. Weil du weißt, es ist da. Nachvollziehbar sicherlich, was Streben so bewirkt. Was sollte es immer lächerlich, ein Mann mit sehr viel Macht. Denn eine Hilfe ist das nicht nur für ihn selbst, der Chaos zu. Yeah. Ja, der Traum vom Anderssein von der Band Mutter. Ihr habt jetzt 12 Stunden lang Radio Plau gehört. Das freie Radio in Leipzig. Ihr empfangt es, wie gesagt, auf 99,2, 89,2 oder 94,4. Und den Livestream und alles weitere könnt ihr auf www.radioplau.de erfahren.